6. Wie fliegt ein Flugzeug? Wissen Sie eigentlich, wie ein Flugzeug fliegt? Betrachten Sie die Tragflächen der Blériot 11 über Ihrem Kopf. Aufgrund ihrer Form, man spricht von ihrem Profil, strömt die Luft über der Tragfläche schneller als darunter. Dieses Phänomen erzeugt einen Druckunterschied rund um die Tragfläche, einen Druckunterschied, der eine aerodynamische Kraft erzeugt. Diese aerodynamische Kraft setzt sich aus einer Auftriebskraft, nach oben gerichtet, und einer Widerstandskraft, nach hinten gerichtet, zusammen. Der Auftrieb gleicht die Masse des Flugzeugs aus und hebt es an. Je höher die Geschwindigkeit der Luft um die Tragfläche ist, desto größer ist die Auftriebskraft. Der Luftwiderstand ist nach hinten gerichtet. Er würde das Flugzeug daher am Vorwärtskommen hindern, wenn es keine nach vorne gerichtete Schubkraft gäbe. Diese Schubkraft stammt aus der vom Motor erzeugten Energie. Je höher die Motorleistung ist, desto größer ist auch die Schubkraft. Das Flugzeug gewinnt also an Geschwindigkeit. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt auch der Auftrieb, wodurch es möglich wird, die Masse des Flugzeugs zu erhöhen. Während des gesamten Besuchs im Musée Safran werden wir daher Zeugen eines echten Wettlaufs um die Leistung.